weiße Frau von Sadesdorf. Im Bezirk der vormaligen Kupfergrube zu Niederpöbel liegen zwei Stollen, die den Namen Weiße Frau führen. Und zwar einer auf Sadesdorfer Flur und der andere südwärts davon im Walde. Neben dem aufgelassenen Stollen beschert Glück und unverhofft Glück. Und der Name rührt von einer Erscheinung eben der weißen Frau her, die sich zuweilen sehen ließ und der man geheimnisvolle Kräfte zuschrieb. Namentlich soll sie Einfluss auf das Wetter gehabt haben. Wem bei schlechtem Wetter, das lange anhielt, die weiße Frau begegnete, der war überzeugt, dass nunmehr der Regen bald aufhören und besseres Wetter eintreten würde. Diese Voraussage soll auch stets zugetroffen haben. Gruß. Gruß. Willst du nie hier sein? Also nie hier sein?